Während ich hinübersah, kam wieder ein roter Blitz der Kanone und ein Knall, der von den Bergen widerhallte, und eine Vollkugel tanzte durch die Luft. Es war der letzte Schuss der Kanonade. Ich lag noch eine Weile in meinem Versteck und beobachtete das Streiten der Meuterer, nachdem sie den Angriff eingestellt hatten. Ein paar Leute schlugen mit Beilen auf einen Gegenstand los, der am Strande in der Nähe des Pfahlwerks lag. Wie ich später entdeckte, war es die unglückselige Jolle. In der Ferne, dicht an der Flussmündung, loderte ein großes Feuer, dessen rote Glut durch die Bäume schien, und zwischen dieser Stelle und dem Schiff fuhr eine der Gigs fortwährend hin und her. Die Matrosen, die ich zuletzt so verdrießlich gesehen hatte, jauchzten beim Rudern wie Kinder. Aber in ihren Stimmen war ein Klang, der auf Rum schließen ließ. Nach einiger Zeit dachte ich, es möchte wohl gut sein, wenn ich wieder nach dem Pfahlwerk zurückginge. Ich befand mich ziemlich weit unten auf der niedrigen, sandigen Landzunge, die den Ankerplatz nach Osten zu abschließt und bei halber Ebbe mit der Skelettinsel in Verbindung steht. Als ich aufstand, sah ich ein Stück weiter die Landzunge hinunter, aus einem niedrigen Gebüsch einen einzelnen Felsen aufsteigen, der mir durch seine weiße Farbe auffiel. Ich dachte mir, dies könnte wohl die weiße Klippe sein, von welcher Ben Gunn gesprochen hatte, und dass vielleicht einmal ein Boot gebraucht werden könnte und dass ich dann wüsste, wo ich zu suchen hätte. Ich schlich mich nun durch den Wald, bis ich wieder die Landseite des Pfahlwerks erreicht hatte und wurde bald von meinen treuen Kameraden willkommen geheißen. Schnell hatte ich meine Geschichte erzählt und dann begann ich mich umzusehen. Das Blockhaus war aus unbehauenen Fichtenstämmen erbaut, Dach, Wände und Fußboden. Dieser letztere befand sich an verschiedenen Stellen einen oder anderthalb Fuß hoch über dem Sandgrunde. An der Tür war ein Vorbau, und an dieser Stelle ergoss eine kleine Quelle, sich in einen recht eigentümlichen Behälter. Es war nämlich weiter nichts als ein großer eiserner Schiffskessel, dessen Boden herausgeschlagen war und den man in den Sand eingelassen hatte. Im Hause war nicht viel mehr vorhanden als die kahlen Wände, aber in der einen Ecke lag ein Stein, der als Herd benutzt wurde, und auf diesem stand ein rostiger eiserner Korb, in welchem das Holz brannte. Die Abhänge des Hügels und der ganze Innenraum des Pfahlwerks waren gelichtet worden, und mit den gefällten Bäumen hatte man das Blockhaus erbaut. An den Stümpfen konnten wir noch sehen, was für ein schöner hoher Wald hier zerstört worden war. Ein großer Teil des Erdreichs war vom Regen hinweggewaschen worden, nachdem die Bäume es nicht mehr zusammenhielten. Nur wo das Bächlein von dem Kessel aus über den Abhang floss, war in dem dürren Sande noch ein dichter Moosteppich mit einigen Farnkräutern und verkrüppelten Gebüschen. Rings um die Palisaden herum stand noch hoher und dichter Wald, der auf der Landseite aus lauter Fichten bestand, nach der Seeseite zu aber stark mit Lebenseichen gemischt war. Die kalte Abendbrise, von der ich sprach, pfiff durch jede Ritze des ungefügen Gebäudes und wehte fortwährend feinen Sand herein, der den Fußboden bedeckte. Sand hatten wir in den Augen, Sand in den Zähnen, Sand in unserem Abendessen, und auf dem Grunde des Kessels tanzte in dem Quellwasser Sand, dass es genau aussah wie eine Mehlsuppe, die zu kochen beginnt. Unseren Schornstein bildete ein viereckiges Loch im Dach. Nur ein kleiner Teil des Rauches zog durch dieses ab, der Rest erfüllte das ganze Haus, so dass wir fortwährend husten und uns die Augen wischen mussten. Hierzu kam noch, dass Gray, der neue Mann, das Gesicht verbunden hatte. Er hatte bei der Balgerei mit den Meuterern einen Hieb in die Wange bekommen, und an der Wand lag der arme alte Tom Redruth, noch unbeerdigt, steif und starr, unter dem Union Jack.